dass hier zwei Trauerfälle ins Haus stehen. Keine Fragen, wenn du schwarz trägst. Vergessen und vergessen und vergessen und vergessen und vergessen. Ich wollte, ich wäre mein Vater. Ein Gespenst in Uniform, das schlägt und tritt. Vergessen und vergessen und vergessen. Das Letzte, was ich hörte, war sein Weinen und seine Stimme, die dagegen anschrie. Erschießen sollen die dich, du Nazi-Bastard! Erschießen sollen die dich wie einen Hund! Dann das Geläut des Telefons. Als er den Hörer aufnahm und wählte die Nummer. Sie hörten Heiner Müller, Wolokolamsker Chaussee 1 bis 5. 5 Hörstücke von Heiner Goebbels. Teil 1 und 2 nach Motiven von Alexander Beek mit Ernst Stötzner und der Gruppe Megalomaniacs. Teil 3 nach einem Motiv von Anna Segers mit Ernst Stötzner und dem Kammerchor Horbach unter der Leitung von Johannes Eisenberg. Teil 4 nach einem Motiv von Kafka mit Alexander Kluge, Ernst Stötzner und unter Verwendung der Leningrader Symphonie von Dmitri Schostakowitsch. Teil 5 nach einem Motiv von Kleist mit Ernst Stötzner und der Gruppe We Wear the Crown. Musik: Heiner Goebbels, Megalomaniacs und We Wear the Crown. Ton: Alfred Habelitz und Thomas Krause. Regieassistenz: Stefan Hart und Patrick Blank. Regie: Heiner Goebbels. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Hessischen Rundfunk aus dem Jahr 1989. Dramaturgie: Hans Burkhard Schlichting.